Der amerikanische Comiczeichner Scott McCloud ist schon ein etwas bekannterer Comicautor, bis jetzt vor allem bekannt durch sein comic-theoretisches Werk in Comicform. Also er hat sehr dicke, sehr schön klar gezeichnete Comics gezeichnet, die die Geschichte und die Wirkungsweise von Comics erklären. Und jetzt hat er aber ein neues Werk und diesmal eine richtige Graphic Novel, einen richtigen Comicroman vorgelegt. Der ist vor kurzem erst im amerikanischen Original erschienen unter dem Titel The Sculptor und jetzt aber auch schon im Carlsen Verlag unter dem deutschen Titel Der Bildhauer. Und ja, mich hat der sofort sehr eingenommen, da ich eigentlich als Kind mit diesen Tim und Struppi Comics aufgewachsen bin, die so einen sehr klaren Zeichenstil haben. Linie Claire wird das auch genannt. Und dieser Comicroman, der sich über 600 Seiten erstreckt, der spielt in New York, handelt von einem Bildhauer namens David Smith, der ein bisschen in einer Krise steckt. Also er hat Probleme mit seiner Kunst in New York unter diesen harten Bedingungen zu überleben. Und er sitzt ganz zerstört, am Boden zerstört in einem Café, hält sich an seiner Kaffeetasse fest und dann begegnet er einer Figur und er erinnert sich dann irgendwann, als er schon längst mit ihr im Gespräch ist, dass diese Person, der gegenüber sitzt, eigentlich schon längst tot ist und daraus ergibt sich dann diese klassische Konstellation, dass der Künstler, der Bildhauer quasi seine Seele an einen Toten, an den Tod verkauft vielleicht, eine sehr klassische Setting. Und Scott McCloud, der Autor dieses Romans, Comicromans, der war gestern Abend ja auch beim Millionaires Club zu Gast und hat dort über sein Werk auch unter anderem gesprochen. Und ich kann dieses Werk auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist ein wirklich fesselnder Comicroman. The Sculptor oder auf Deutsch jetzt Der Bildhauer im Carlsen Verlag. Also wenn ihr diesen etwas klareren, sachlichen Comicstil mögt, dann würde ich es doch sehr empfehlen.